بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie in und wisst, ist die erste Frage, die am Tag der Auferstehung gestellt wird, die Frage nach dem Gebet. Und wir haben nun kennengelernt, dass danach vier Fragen folgen werden. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies in einem authentischen Hadith überliefert hat, der bei Tirmidhi und Tabarani verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde. Darin sagte er sallallahu alaihi wasallam, die Füße eines Dieners werden sich vom Abrechnungsplatz nicht bewegen, bis er nach vier Sachen gefragt wird. Nach seinem Leben, wie er es verbrachte. Und nach seinem Wissen, was er damit machte. Und nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab. Und nach seinem Körper, für was er es einsetzte. Und wir haben ja bereits die ersten drei Punkte kennengelernt in diesem Hadith. Und wir werden heute, inshallah, den letzten Punkt in diesem Hadith ansprechen. Wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und nach seinem Körper, für was er es einsetzte. Weil du musst wissen, dein Körper ist nicht dein Besitz. Und du darfst mit deinem Körper nicht das tun, was du willst. So wie es dir vielleicht von vielen beigebracht wird. Das ist dein Körper, mit dem kannst du tun und lassen, was du willst. Das entspricht nicht der Wahrheit. Sondern dieser Körper, den du da hast, ist ein dir anvertrautes Gut. Etwas, was Allah dir gegeben hat und dessen und er der Besitzer davon ist. Und er hat dir befohlen und dir angeordnet, was du mit diesem Körper zu tun hast. Er hat dir gesagt, dass du die Achselhaare und die Schamhaare entfernen sollst. Und das tust du auch. Warum? Weil er es dir befohlen hat. Weil dieser Körper ein anvertrautes Gut ist. Und er hat dir befohlen, den Schnurrbart zu kürzen. Machst du es, weil er es dir befohlen hat. Und er hat dir befohlen, den Bart wachsen zu lassen. Deswegen machst du es auch, weil er es dir befohlen hat. Das ist nicht dein Körper und du entscheidest nicht, was du mit diesem Körper machst. Sondern du verhältst dich gegenüber dem Körper so, wie Allah dir dies befohlen hat. Und deswegen sollst du wissen, dass das Erhaben Allah dich auch diesbezüglich zur Rechenschaft ziehen wird. Was du mit diesem Körper getan hast. Ob du seine Grenzen eingehalten hast oder nicht. Ob du all das umgesetzt hast bezüglich deines Körpers oder nicht. Weil er hat dir diesen Körper gegeben und es dir anvertraut, und dir gesagt, was du damit zu tun hast. Und dann wird er dich dann auch zur Rechenschaft ziehen, für was du es eingesetzt hast. Hast du es für sein Gehorsam eingesetzt und damit seine Grenzen eingehalten, für das Gute eingesetzt oder hast du es für das Schlechte eingesetzt? Du wirst zur Rechenschaft gezogen werden bezüglich deines Körpers, weil der Habene Allah im Koran gesagt hat, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach wird gefragt werden. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich zur Rechenschaft ziehen bezüglich deines Herzens. Ob dein Herz voll war mit Tawhid. Ob dein Herz diese Grundlagen, die Grundzüge, die Fundamente des Tawhids verstanden und verinnerlicht hat. Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen bezüglich deines Herzens. Ob dein Herz voller Liebe war für den Erhaben Allah. Und für die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und voller Liebe für die Sahaba war. Und ob dein Herz voller Liebe für die Gläubigen war, er wird dich zur Rechenschaft ziehen diesbezüglich. Und auch genauso, ob dein Herz voller Abneigung war gegenüber Götzendienst, gegenüber Schirk und gegenüber den Götzendienern, gegenüber der Falschheit, gegenüber der Bid'ah, der Neuerung und den Neuerern, er wird dich zur Rechenschaft ziehen, weil er hier im Koran gesagt hat, dass er dich zur Rechenschaft ziehen wird bezüglich deines Herzens, aber auch bezüglich deines Gehörs. Was hast du in deinem Leben gehört? Hast du dein Gehör für Gutes eingesetzt, indem du den Koran gehört hast, Gutes gehört hast, die Worte Allahs gehört hast? Oder hast du doch dein Gehör für das Verbotene eingesetzt, indem du Musik gehört hast, Lästereien und so weiter und so fort? Du wirst zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch genauso bezüglich deines Augenlichts, für was du es eingesetzt hast. Weil all diese Teile deines Körpers sind ein anvertrautes Gut, was Allah dir gegeben hat. Und deswegen wird er dich auch diesbezüglich zur Rechenschaft ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Heute versiegeln wir ihnen ihre Münder. Am Tag der Auferstehung, wie wir bereits kennengelernt haben. Die Münder werden versiegelt und jetzt sollen die Körperteile reden und sagen, was sie gemacht haben. Und sie werden reden und sie werden sagen, wir haben dann und dann das und das gemacht. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, Heute versiegeln wir ihnen ihre Münder, ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Und Allah sagt an einer anderen Stelle, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und denke an den Tag, da Allahs Feinde zum Höllenfeuer versammelt und in Reihen gebracht werden. Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute gegen sie Zeugnis ab und das, was sie zu tun pflegten. Und sie werden sagen, sie werden sich wundern, warum auf einmal ihre Körper sprechen und vor allem gegen sie selbst sprechen, obwohl sie doch alle gemeinsam dann ins Höllenfeuer kommen. Sie werden sagen zu ihren Häutern, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Und sie werden dann antworten, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und deswegen sollst du wissen, dass dein ganzer Körper Rechenschaft ablegen wird am Tag der Auferstehung. Er wird befragt werden, deine Hände werden befragt werden, deine Augen, dein Gehör, deine Füße, alle werden Rechenschaft ablegen an diesem gewaltigen Tag. Und du wirst zur Rechenschaft gezogen werden, ob du diesen Körper, den du doch jetzt besitzt, für das Diesseits und Jenseits eingesetzt hast oder nur für das Diesseits. Weil es ist okay, dass du deinen Körper hier für dieses weltliche Leben einsetzt, aber auch für das Jenseits. Es ist okay, dass du beides verbindest und beides vereinst. Das sollst du auch tun. Hat keiner gesagt, dass du dich in die Moschee zurückziehen sollst und die Beine hochstellen sollst, nicht mehr arbeiten sollst, nichts mehr mit diesem Diesseits zu tun haben sollst. Das ist ein falsches Verständnis. Nein, geh raus, arbeite, bau dir ein Heim, wo du wohnst, sorge dich um deine Kinder, aber vergesse niemals das Jenseits. Versuche diese zwei Dinge zu vereinen, weil derjenige, der diese beiden Dinge vereint, das ist der Glückliche und der Gewinner. Aber derjenige, der nur noch nach dem Diesseits lächst, das ist der Verlierer, derjenige, der sein Jenseits vergessen hat. Und deswegen sollte dein Motto sein, arbeite für dein Diesseits, also für diese Erde, als würdest du niemals sterben. Und arbeite oder bereite dich auf dein Jenseits vor, als würdest du morgen sterben. Das sollte dein Motto sein. Arbeite für dein Diesseits, als würdest du niemals sterben. Und bereite dich auf dein Jenseits vor, als würdest du morgen sterben. Deswegen geh arbeiten, bau dir dein Heim, kümmere dich um deine Familie, erwirtschafte etwas. Aber vergiss dein Jenseits nicht und verhalte dich so, als würdest du morgen schon sterben. Deswegen sollte das folgende Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam dein Motto sein. Weil er hat in diesem Bittgebet beides vereint. Beides, einmal das Diesseits und einmal das Jenseits. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, O Allah, bessere mir meine Religion, die Tugend meiner Angelegenheit ist. Und bessere mir mein weltliches Leben, in dem mein Unterhalt liegt. Bessere mir beides. Einmal meine Religion und auch mein Leben, weil hier lebe ich, hier habe ich meinen Lebensunterhalt. Hier lebe ich, hier esse ich. Er sagte, O Allah, bessere mir meine Religion, die Tugend meiner Angelegenheit ist. Das Höchste, was ich habe, meine Religion, bessere mir meine Religion, aber auch bessere mir mein weltliches Leben, in dem mein Unterhalt liegt. Und deswegen wirst du sehen, am Tag der Auferstehung und vorher bereits, wenn der Todesengel einen jeden von uns aufsuchen wird, schau, was diejenigen sagen werden, was jeder sagen wird. Wenn er den Todesengel vor sich sieht, wird er eins sagen. O Allah, gib mir noch ein bisschen Zeit, nur ein bisschen Zeit. Dass ich schnell Tauber machen kann, schnell ein paar Gebete machen kann und dann kann ich sterben, aber gib mir noch ein bisschen Zeit. Er wird nicht sagen, keiner von uns wird, wenn er den Todesengel sieht, sagen, O Allah, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich muss noch einen Einkauf noch zu Ende machen oder ich wollte noch das Auto zu Ende kaufen oder ich wollte noch das machen, nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, mein Herr bringt mich zurück, auf dass ich rechtschaffend handle in dem, was ich hinterlassen habe. Schickt mich zurück, dass ich nur noch für mein Jenseits arbeite. Ich habe es jetzt begriffen, ich weiß, worum es geht. Schick mich noch einmal zurück und ich werde nur für mein Jenseits arbeiten. Aber schaut, was die Antwort sein wird. Die Antwort wird sein, keineswegs. Allah subhanahu wa ta'ala wird dem antworten, keineswegs. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. Er wird das zwar sagen, das wird sein Wunsch sein, es wird aber keinen mehr interessieren. Vorbei. Keineswegs. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Jetzt kommt er in sein Grab, in diesem Zwischenleben im Barzach. Und da wird er bleiben, bis er am Tag der Auferstehung dann auferweckt wird und dann Rechenschaft ablegen muss für das, was er nicht getan hat. Und deswegen sollten wir verstehen und begreifen, dass wir, weil wir noch am Leben sind, die Chance haben, beides zu tun. Für unser Jenseits zu arbeiten und für unser Diesseits. Aber sollten wir unser Jenseits vergessen und nur für das Diesseits arbeiten, dann sei dir gewiss, dass auch du dann sagen wirst, oh Allah, schick mich zurück, weil ich habe es begriffen, ich will für mein Jenseits arbeiten. Und dann wirst du diese Antwort dann hören, keineswegs. Es ist nur ein Wort, was er da so sagt. Soll er doch sagen jetzt, was er will. Die Chance hat er nicht mehr, die Chance ist vorbei. Und du sollst auch wissen und davon fest überzeugt sein, dass auch wenn du Tag und Nacht arbeitest, Tag und Nacht, du mühst dich ab für diese Welt. Du bist nur am Arbeiten, dich interessiert dein Jenseits gar nicht. Weder achtest du auf deine Gebete, noch achtest du darauf, dass du die Moscheen aufsuchst, noch achtest du darauf, die Grenzen Allahs einzuhalten. Nichts davon interessiert dich. Du versuchst nur zu arbeiten, morgens und abends. Glaube nicht, dass du mehr verdienen wirst, als das, was Allah dir bestimmt hat. Kein Cent mehr. Du wirst nur das bekommen, was Allah dir bestimmt hat. Und schau, womit du Ruhe bekommen kannst in deinem Herzen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er hat dir die Lösung gegeben, wie du hier gut leben kannst und zufrieden werden kannst mit deinem Leben. Weil dieser, der morgens und abends am Arbeiten ist und kennt seinen Herrn nicht, er wird niemals glücklich leben, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde. Er sagte, wessen Ziel das Jenseits ist, den wird Allah festigen und in seinem Herzen Reichtum entstehen lassen. Und das Diesseits erscheint ihm widerwillig. Das heißt, derjenige, dessen Hauptziel das Jenseits ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn festigen. Und er wird Reichtum ihm in seinem Herzen geben. Er wird vielleicht weniger verdienen als ein anderer. Aber du siehst ihn, er ist zufrieden. Der ist glücklich, genießt sein Leben, genießt seine Familie. Und man sieht ihm das auch an, er strahlt richtig. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm Reichtum in seinem Leben, in seinem Herzen gegeben hat. Und das Diesseits, also das Leben, kommt zu ihm, auch wenn es nicht will. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt für ihn, dass er hier was bekommt und dass er glücklich wird und zufrieden wird. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam weiter, wer aber diese Welt zu seinem Ziel macht, dem wird Allah seine Angelegenheiten durcheinander bringen und Armut vor seinen Augen platzieren und er wird nicht in der Lage sein, irgendetwas von dieser Welt zu erreichen, außer dem, was Allah bereits für ihn vorgeschrieben hat. Der arbeitet Tag und Nacht und denkt immer noch, er hat nichts. Weder genießt er das Leben mit seinen Eltern, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, die sieht er gar nicht. Warum arbeitet ist er? Und glaubt immer noch, er hat zu wenig. Weil er nicht zufrieden ist, weil Allah lässt die Armut zwischen seinen Augen sein, vor seinen Augen. Er sieht immer, dass er wenig hat, dass er nichts hat. Und er ist unzufrieden, weil sein Ziel das Diesseits ist. Deswegen lass dein Ziel dein Jenseits sein, dann wird dir Allah der Zufriedenheit geben. Und du wirst glücklich sein mit dem, was du bekommst. Und Allah wird dir das bringen, sodass du was bekommen wirst. Und deswegen sollten wir alle wissen, dass der Herr Allah uns diesen Körper anvertraut hat. Und wie kannst du etwas, was dir von Allah anvertraut wurde, für die Sünde einsetzen? Wie kannst du dich Allah subhanahu wa ta'ala widersetzen mit dem, was er dir gegeben hat? Und wenn er doch will, kann er es von dir wieder nehmen oder kann dir ein Leben geben, was eingeschränkt ist mit deinem Körper, dass du nicht mehr laufen kannst, dass du krank bist. Er hat dir eine Gabe gegeben. Und wenn er will, kann es er wieder nehmen oder dir eine Gabe erschweren. Aber trotzdem nimmst du diese Gabe, was er dir gegeben hat und setzt es für das ein, was den Zorn Allahs auf dich bringt. Deswegen denke darüber nach und begreife doch endlich, dass du zurückkehrst zum Erhaben Allah, weil du sollst wissen, die Sünden, die du machst, die sind der Grund dafür, dass dein Leben so außer Kontrolle geraten ist. Und die sind der Grund dafür, dass eine Katastrophe nach der anderen dich trifft. Und diese Sünden, die du machst, sind der Grund dafür, warum du so unglücklich bist. Denke mal darüber nach. Und derjenige, der die Grenzen Allahs einhält und gehorsam ist gegenüber den Herrn Allah, er weiß, mit den Katastrophen umzugehen. Ihn trifft eine Katastrophe nach der anderen, aber du siehst ihn immer noch locker. Er ist zufrieden mit dem, was Allah ihm gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn reichlich dafür belohnen. Im Vergleich zu dem anderen, der im Jenseits nichts finden wird. Und im Diesseits ist er auch nicht glücklich. Und schaut euch die gewaltigen Worte von Ibn Abbas radiallahu anhu an. Er sagte radiallahu anhu, gute Taten machen das Gesicht strahlend, geben Licht ins Herz und bringen reichlich Versorgung, körperliche Stärke und Liebe in den Herzen der Menschen mit sich. Das bringt alles, wenn du, das wird dir bringen, wenn du Gehorsam zeigst gegenüber den Herrn Allah. Er sagt, gute Taten, die rechtschaffenen Taten, machen das Gesicht strahlen. Und subhanallah, das siehst du. Leute, die die Grenzen Allahs einhalten, auch wenn du ihn nicht kennst, du siehst, wie er strahlt, weil dieses Licht hat ihm Allah gegeben. Er sagte, gute Taten machen das Gesicht strahlend, geben Licht ins Herz, bringen reichlich Versorgung, körperliche Stärke und Liebe in den Herzen der Menschen mit sich. Und schlechte Taten, die Sünden, machen das Gesicht dunkel, bringen Dunkelheit ins Herz und bringen körperliche Schwäche, Mangel an Versorgung und Hass in den Herzen der Menschen mit sich. Du siehst ihn und du siehst, wie dunkel er ist. Und du merkst selber an dir, dass du mit ihm nichts zu tun haben willst. Und auch alle anderen wollen mit ihm nichts zu tun haben. Weil Allah hat er dafür sorgt, weil dieser sich ihm widersetzt. Und deswegen ist dies die Konsequenz dafür. Und eines Tages kam ein Mann zu Ibrahim ibn Adham. Und Ibrahim ibn Adham, das war ein rechtschaffener Mann gewesen, einer, der Wissen hatte. Und einer, der enthaltsam war. Er kam zu ihm, dieser Mann. Und er sagte zu ihm, ich sündige viel. So erkläre mir, wie ich von diesen Sünden ablassen kann. Hilf mir. Gib mir irgendeinen Ratschlag, dass ich von diesen Sünden wegkomme. Ich komme nicht weg von diesen Sünden. Und dann sagte Ibrahim, rahimahullah, zu ihm, wenn du dich an 5 Dinge halten würdest, würdest du mit Allahs Erlaubnis nicht mehr sündigen. Und wenn du dann sündigen solltest, so würdest du schnell wieder zur Reue finden. 5 Dinge, achte darauf. Und du wirst merken, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir helfen, dass du von den Sünden ablässt. Und auch wenn du mal ausrutschen solltest, weil wir sind Menschen, jeder von uns macht mal Fehler, dann wirst du aber gewiss schnell wieder zurückkehren. Daraufhin sagt dieser Mann, gib mir diese 5 Dinge, ich will sie hören. Dann sagte Ibrahim, das erste, wenn du dem erhabenen Allah nicht gehorchen willst, dann esse nur das, was nicht von ihm ist, auf dieser Welt. Weil wie willst du dich Allah widersetzen und gleichzeitig das essen, was er gegeben hat? Dann ist irgendwas anderes, was nicht von ihm ist. Und dann sagte dieser Mann, wo kann ich etwas auf der Erde zu essen finden, das nicht von ihm ist? Das geht doch gar nicht. Und dann sagte Ibrahim, hast du denn kein Schamgefühl? Schämst du dich nicht, dass du sündigst, während Allah dich versorgt? Daraufhin sagte dieser Mann, möge Allah gnädig mit dir sein, Ibrahim, gib mir die zweite Sache. Daraufhin sagte Ibrahim, wenn du dem erhabenen Allah nicht gehorchen willst, dann suche nach einem Ort, der nicht von ihm ist und sündige dort. Suche nach einem Ort, was nicht Allah gehört und sündige dort. Und daraufhin sagte dieser Mann, wie kann ich einen Ort auf dieser Erde finden, der nicht von ihm ist? Ihm gehört doch alles, diese Erde und der Himmel. Und daraufhin sagte Ibrahim zu ihm, willst du von seinen Gaben essen und in seinem Land leben und trotzdem nicht gehorchen? Du isst von dem, was er dir gibt. Darfst auf der Erde leben, was ihm gehört. Und dann sündigst du auch noch, schämst du dich etwa nicht? Und dann sagte dieser Mann zu ihm, möge Allah gnädig mit dir sein, gib mir die dritte Sache. Da sagte Ibrahim zu ihm, wenn du dem erhabenen Allah nicht gehorchen willst, dann tue dies an einem Ort, an dem er dich nicht sehen kann. Und dann sagte dieser Mann, wie soll ich dies tun, wenn er doch weiß, was in meinem Kopf vorgeht? Er weiß doch alles, er sieht alles, er hört alles. Und dann sagte Ibrahim zu ihm, willst du von seinen Gaben essen, in seinem Land leben und ihm trotzdem nicht gehorchen, obwohl er deine Geheimnisse kennt? Schämst du dich nicht, er sieht dich und du sündigst und du weißt, dass er dich dabei sieht und trotzdem sündigst du, obwohl er dich versorgt. Und du auf seiner Erde leben darfst. Und er beobachtet dich gerade und du sündigst trotzdem. Daraufhin sagte dieser Mann, möge Allah gnädig mit dir sein, Ibrahim, gib mir die vierte Sache. Da sagte Ibrahim zu ihm, wenn der Engel des Todes kommt, um deine Seele zu nehmen, so sage zu ihm, lasse mich am Leben, bis ich aufhöre zu sündigen. Wenn der Todesengel kommt und sagt ihm, gib mir noch eine Stunde. Ich will schnell Tauber machen und ich höre auf damit und dann kannst du meine Seele nehmen. Und dann sagte dieser Mann, O Ibrahim, wie soll das gehen, wenn doch der erhabene Allah im Koran sagt, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Und dann sagte Ibrahim zu ihm, wenn du dem Tod nicht entrinnen und ihn nicht verzögern kannst, wie willst du weiterhin nicht zur Reue zurückkehren und rechtschaffend handeln? Wenn du doch weißt, wenn der Todesengel kommt, kannst du keine Minute länger leben. Wie kannst du dann immer noch sagen, ja, irgendwann mache ich die Reue und irgendwann werde ich schon rechtschaffend handeln? Wenn du doch weißt, wenn er dann kommt, du keine Chance mehr haben wirst. Und dann sagte dieser Mann, möge der erhabene Allah gnädig mit dir sein, gib mir die fünfte Sache, gib mir die letzte Sache. Daraufhin sagte Ibrahim zu ihm, wenn die Engel am Tag des Gerichts zu dir kommen, um dich ins Höllenfeuer zu werfen, dann geh nicht mit ihnen. Und der Mann hat begriffen, dass es natürlich nicht möglich ist, wenn die Engel dich aufsuchen und dich mitnehmen, hast du keine Wahl, musst du mitgehen. Und daraufhin weinte dieser Mann und sagte, genug, genug davon, ich werde zum Erhaben Allah reumütig zurückkehren und ich werde mir vornehmen, keine Sünden mehr zu begehen. Deswegen, liebe Geschwister, sollte jeder von uns stets an diese fünf Punkte denken, wenn er sündigen will. Weil wie kannst du sündigen, wenn Allah dich doch versorgt und du darfst auf dieser Erde leben, was sein Besitz ist und er beobachtet dich. Und warum willst du die Reue immer wieder aufschieben, wenn du doch weißt, dass morgen oder gleich schon der Todesengel kommen wird und du keine Zeit mehr bekommen wirst? Und du denkst du, dass du dich zurückziehen kannst, wenn die Engel dich am Tag der Auferstehung aufsuchen, um ins Höllenfeuer zu werfen? Sie werden dich mitnehmen, du wirst keine Chance haben, davon abzulassen. Deswegen sollst du wissen, wir sind Menschen, zweifellos, und wir machen Fehler. Jeder von uns macht Fehler und jeder fällt mal hier in Sünde. Der eine vielleicht etwas kleiner, der andere etwas größer. Aber Allah hat uns die Chance gegeben zu bereuen, dass wir zurückkehren, nachdem wir gesündigt haben, dass wir schnellstmöglich zurückkehren zu ihm. Und er wird uns empfangen und er wird unsere Reue annehmen und uns vergeben. Weil der Habene Allah, er liebt die Reumütigen und er liebt diejenigen, die sich reinhalten. Und schaut den folgenden Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah kommt jede Nacht in den Himmel der Erde hinab, wenn das erste Drittel der Nacht vorüber ist und sagt, ich bin der König, ich bin der König. Wer ruft mich, damit ich ihm antworte? Wer fragt mich, damit ich ihm gebe? Wer bittet mich um Vergebung, damit ich ihm vergebe? Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er bleibt so, bis das Frühlicht erleuchtet, bis es hell wird. Zum letzten Himmel, in der Nacht kommt dein Herr und fragt, wo sind diejenigen, die um Vergebung bitten wollen? Sollen doch aufstehen und bitten und ich werde ihnen vergeben. Wo sind diejenigen, die etwas wollen, die sich etwas wünschen? Die sollen aufstehen und fragen und ich werde es ihnen geben. Und er war und bleibt dort, bis das Licht, bis das Tageslicht anbricht. Aber wo sind diejenigen, die ihnen vergeben werden will? Sie schlafen. Wo sind diejenigen, die Wünsche haben? Sie schlafen und nutzen diese gewaltigen Chancen nicht. Deswegen lasst uns zurückkehren zum Erhaben Allah. Wir haben noch die Chance, weil wir sind am Leben. Wir können zurückkehren zum Erhaben Allah. Die, die verstorben sind, haben diese Chance nicht mehr. Und ihr sollt wissen, dass die Füße des Dieners sich vom Abrechnungsplatz nicht bewegen werden, bis man nach vier Dingen gefragt wird. Nach seinem Leben, wie er es verbrachte. Und nach seinem Wissen, was er damit machte. Und nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab. Und nach seinem Körper, für was er es einsetzte. Möge der Erhabene Allah uns allen vergeben und uns Einlass in sein Paradies gewähren. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.